Komm, Petro. Ja, komm. Ja, hör auf, so rumzuhüpfen. Die Mama will nach Hause. Komm. Ja, wohin willst du denn? Ja, was ist denn da? Oh, wer ist die denn? Geh, Petro. Das ist eine Bekloppte oder ein Gespenst. Lauf! Wir müssen hier schnell weg. Zieht die sich einen weißen Umhang an und rennt nachts draußen rum. Schnell weg, bevor die uns klaut. Ja, was sagst du? Petro, ja was? Das war die weiße Frau? Dumbo, schon mal was von Tischmanieren gehört? Wieso? Ich kenne keinen, der so mit Mayo rumsaut wie du. Ja, ich habe schon was an der Jacke. Ich sehe das auch nicht gern. Mayo gehört auf die Pommes und nicht auf die Jacke vom Otti, Dumbo. Die Jungs von der Pommes-Soko stehen, wie nicht anders zu erwarten, vor Gerd Gimmels Pommesbude, schlagen sich die Bäuche voll und quasseln. Gerd kümmert sich derweil um seine Bratwürste. Habt ihr das auch schon gehört? Was? Wie? Du weißt nichts davon? Ja, ganz große Sache, Fuzzi. Das Festival. Festival? Ja, das Schlagerfestival, das hier in Dorsten stattfindet. Schlagerfestival? Ja, die bekannten Schlagerstars. Alle hier, WDR 4. Das ist ja der Hammer. Ja, ich hab mir direkt schon eine Karte gesichert. Und wer tritt denn da so auf? Ja, alle mit Rang und Namen. Andrea Borg, Helena Fischer, Cindy mit Bart, Andi Zwerg und... Jetzt haltet euch fest. Michael Wendland. Wow, der Wendland? Wer ist das? Du kennst Michael Wendland nicht? Soll das ein Witz sein, Dumbo? Pass mal auf, schon mal gehört? Meine Orchidee im Gestrüpp der Leidenschaft. Oder, pass mal auf, ich hab hier noch einen, Ich schüttel die Kissen für dich. Ich mach das Bett. Ich möchte küssen nur dich. Ich finde dich nett. Ja, schon, ne? Larry, irgendwie bist du komisch geworden in letzter Zeit. Da habe ich echt noch Glück gehabt mit der Karte. War eine der letzten. Und wann ist das? In 3 Tagen. Komisch eigentlich, dass ihr nichts davon mitbekommen habt. Ist doch alles schon aufgebaut. Morgen proben die nämlich schon. Vielleicht können wir da ja zugucken. Hä? Warum denn beim Schlagerfestival, Fuzzi? Sollen wir uns da wirklich sehen lassen? Ja. Wäre doch mal interessant zu sehen, was da wirklich hinter den Kulissen der heilen Schlagerwelt abgeht. Hast recht. Vielleicht kommen wir da ja wirklich irgendwie rein. Dann seid aber vorsichtig. Für solche Stars werden die ordentlich Security auffahren. Da kommt nicht jeder Fuzzi rein. Respekt, Gerd. Wusste gar nicht, dass du ein Schlagerfan bist, Gerd. Jo. Doch, das gönne ich mir mal. Ja. Wenn ich das mit den Kritikern überstanden habe. Kritiker? Ach ja, hatte ich euch ja noch gar nicht erzählt. Es haben sich so 2 Pommesbuden-Kritiker angekündigt. Die kommen morgen und wollen mich testen. Und hast schon geübt? Geübt? Larry, ich stehe seit 20 Jahren hier in meiner Pommesbude auf dem Marktplatz, dreh Würstchen um und schüttel den Fritteusenkorb. Da brauche ich nichts mehr üben. Ich schüttel die Fritten für dich. Ich wechsle das Fett. Larry, echt? Dann gucken wir aber morgen auf jeden Fall noch einmal bei dir vorbei. Könnt ihr gerne machen. Apropos machen. Was machen eigentlich die Mädels? Die ruhen sich bestimmt nicht auf ihrer goldenen Ehrennadel aus. Obwohl... Ach, es ist doch auch schön, einfach mal nix zu machen. Ja, Biggie, außer SMS schreiben. Mit wem schreibt sie denn? Das geht euch ja wohl mal gar nichts an. Zö, du bist komisch in letzter Zeit, Biggie. Pah. Aber irgendwie habe ich auch ein schlechtes Gefühl, wenn wir uns einfach so auf der goldenen Ehrennadel ausruhen. Betty, und wenn schon, wir haben uns auch mal eine Pause verdient. Und falls doch irgendwas passiert, können wir... Oh. Hallo? Ja, hallo? Mein Petro ist ganz krank! Hä? Weil ich habe die weiße Frau gesehen. Jetzt mal der Reihe nach. Wer sind Sie denn überhaupt? Wer ist Petro? Wo haben Sie die weiße Frau gesehen und was können wir dann für Sie tun? Ich bin Petros Frauchen, also er ist mein Hund. Ach so. Und die weiße Frau haben wir gesehen, als wir am Hartberg Gassi gegangen sind. Und jetzt hat der Petro Durchfall und jault so fürchterlich. Ganz ruhig, Frauchen. Ja, jedenfalls habe ich im Publikum gesessen, als ihr die goldene Ehrennadel vom Bürgermeister verliehen bekommen habt und fand euch sehr überzeugend. Ah, das war doch in der letzten Folge. Wenn ihr der weißen Frau vom Hartberg das Handwerk legt, geht's dem Petro sicher wieder besser. Wann haben Sie die weiße Frau denn gesehen? Ach so, gegen 11. Morgens oder abends? Gestern, nachts. Die hat im Dunkeln so weiß geleuchtet und rumgestöhnt. Das klingt ja mal echt spannend. Ja, dem Petro hat schon den Magen aufgebläht. Würdet ihr morgen bei mir vorbeikommen, dann zeige ich euch, wo ich die weiße Frau gesehen habe. Am nächsten Tag besuchen die Jungs das Festivalgelände auf der Halde. Wie man durch die Bauzaunabsperrung sehen kann, herrscht dort bereits große Hektik, obwohl erst am Abend die nächste Probe stattfinden soll. Zig Menschen wuseln rum und rufen sich gegenseitig Kommandos zu. Die große Videowand zeigt gar nichts und immer wieder leuchten in unregelmäßigen Abständen Scheinwerfer auf. Doch noch haben die Jungs es nicht auf das Gelände geschafft. Ja, toll, Fuzzi. Was, Otti? Wie sollen wir denn bei diesen Kanten von Sicherheitsmännern aufs Gelände kommen? Glaubt ihr im Ernst, dass ich mir da noch nichts überlegt habe? Wozu schleppe ich denn die ganze Zeit diesen Gitarrenkoffer? Ja, frage ich mich auch. Seid ihr da was vom Essen drin? Reicht dir der Döner nicht? Passt mal auf. Die Jungs gehen auf den grimmig dreinschauenden Sicherheitsmann zu. Er ist ein Schrank, wie man so schön sagt. Seine Miene wird noch finsterer, als ihm die Jungs näher kommen. Was wollten ihr hier? Wir sind hier. Ist kein Spielplatz hier. Ja, auch kein Freizeitpark. Da müsst ihr mal nach Kirchhellen. Ja, wir... Ist auch kein öffentlicher Soundtrack. Jetzt halten Sie doch mal den Mund! Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wer wir sind, oder? Nee, wer seid denn ihr? Wir sind die Pommes-Soko. Pommes? Ja, the Pommes-Soko. Wir sind die Boygroup. Hier, sehen Sie meine Gitarre? In meiner Liste steht aber nichts von Boygroup. Oh. Ja, natürlich stehen wir nicht in Ihrer Liste. Wir sind die Überraschungsnummer. Ach so, sag das doch gleich. Da müsstet ihr eigentlich den Künstlereingang benutzen, aber ich drück mal ein Auge zu. Könnt ihr hier rein? Ihr seid bestimmt die Jungs, die meine Nichte so gut findet, ne? Hier, Bitsy Pommes. Ich meine, das hätte sie gesagt. Ja, genau. Hättet ihr dann mal schnell so ein Autogramm für mich? Also, für meine Nichte? Wir haben gerade leider keine Autogrammkarten dabei. Kein Problem. Einfach hier auf meinem Zettel unterschreiben. So unterschreibt jeder der Jungs auf dem Klemmbrett des stolzen Sicherheitsmannes. Die Pommes-Soko darf passieren. Marie, hörst du mich? Ich sag mal eben unserer Organisierer, der Marie Bescheid. Ja, Dirk? Ich hab jetzt gerade die Boygroup reingelassen, ne? Ja, sehr gut. Danke, Dirk. Dann seid da mal drin. Die Marie steht da hinten mit dem Michael Wendland in der Vorbesprechung. Sie sagt euch dann, was ihr zu tun habt. Ja, danke. Dann passen Sie mal weiter gut auf. Putzi, du bist ein Genie. Natürlich bin ich das. Und jetzt? Was? Und jetzt? Wir wollten uns umsehen, gucken, was hier so abgeht. Ist ja genug los. Achtung! Was? Achtung, Dumbo. Diese Marie kommt. Die mit dem Headset macht ganz schön einen auf wichtig. Da muss ich mir ja wieder was einfallen lassen. Ja, mach. So, und ihr seid jetzt die Boygroup? Ganz genau. Ihr steht aber nicht hier in meinen Unterlagen. Ja, wir haben aber mit dem Organisator gesprochen, der kennt uns. Dumbo, halt die Klappe! Und was hat der gesagt? Ich kenne euch nämlich nicht. Und eigentlich gibt's hier auch keine Boygroup. Unser Festival ist auf Best Ager ausgerichtet. Best Ager? Ja, alte Leute. Wie heißt ihr denn? Wir sind The Pommes Soko. The Pommes Soko, ja klar. Wollt ihr mich verscheißern? Nein, wir... Doch, wollt ihr wohl? Na gut, ja, vielleicht schon ein bisschen. Aber wenn sie uns hier rumlaufen lassen, erzählen wir der Presse auch nichts von ihrem Streit mit Michael Wendland. Woher wisst ihr? Wir sind klein und flink und haben unsere Ohren überall. Lassen Sie uns einfach in Ruhe. Wir machen schon nichts kaputt. Natürlich. Pommes-Soko. Ich bin schon weg. Fuzzi? Ja? Woher wusstest du? Ach Gott, das war doch offensichtlich. Hä? Raus! Raus mit der Sprache! Leute, Ihre Unterhaltung mit Michael Wendland gerade konnte nur ein Streit sein. Die hektischen Handbewegungen, der Gesichtsausdruck ist doch klar. Brillant. Geht so. Die Pommes-Soko folgt Marie in Richtung Bühne. Hinter den Kulissen steht bereits in schillernden Farben gekleidet und mit an den Kopf gegelten Haaren Michael Wendland. Er hat eine aufgebrezelte Frau im Schlepptau. Ah, gut, dass du schon fertig bist, Michael. Finde ich auch. Wen hast du uns denn da mitgebracht? Ach, das sind nur Jungs. Nur Jungs? Nur Jungs? Die ein Meet and Greet gewonnen haben. Meet and Greet, genau. Nein, wie schön. Davon wusste ich ja gar nichts. Das muss ja eine Riesenfreude für euch sein, mich kennenzulernen. Tja. Ich bin doch schließlich der Glamour-Faktor dieser Veranstaltung. Und wen hast du uns da mitgebracht, Michi? Für dich immer noch Micha, Marie. Das ist meine neue Immobilienmaklerin, Frau Schlöpp. Mir gefällt es in Dorsten. Hier will ich mich niederlassen. Hier will ich alt werden. Sie zeigt mir gleich ein paar Grundstücke. Es gibt zwar noch ein paar Probleme, aber die lösen sich sicher bald. Wie gesagt, Frau Schlöpp, meine Immobilienmaklerin. Tag. Dann hat Dorsten ja einen prominenten Einwohner mehr. Ja, das war aber auch bitter nötig. Endlich mal ein bisschen Glamour. Ja, jetzt ist gut, Micha. Frau Schlöpp, bleiben Sie bitte gerne hier hinter der Bühne. Micha, du kannst loslegen. Scheuch mich nicht so, Marie. Ich entscheide, wann gut ist. Wer ist der Star? Ich frage, wer ist der Star? Du, Micha. Für dich immer noch Michi, Marie. Michi. Ich kläre eben noch was mit dem Tontechniker. Und dann stehe ich in einer halben Minute in all meiner Pracht auf der Bühne. Bis gleich. Der Schlagersänger verschwindet in Richtung Technik. Marie und die Jungs warten schweigend, ohne sich anzusehen. So, ready to take off. Sag mal, was ist denn das für eine Stimmung hier? Wie auf einer Beerdigung, wie bei Andy Zwerg. Der hat ja auch nur scheintote Fans. Dabei trete doch jetzt ich auf. Ja, mich. Dann ab auf die Bühne mit dir. Okay. Jetzt ganz ruhig. Michael, ganz ruhig. Du machst das. Alle werden dich lieben. Du bist der Beste. Du bist der Größte. Du bist der Wendland. Der Schlagersänger stürmt auf die Bühne. Die Musik setzt ein. Lichter zucken und mehrere leicht bekleidete Tänzerinnen hüpfen hinter dem Wendland her. Er stimmt seinen größten Hit an. Meine Orchidee im Gestrüpp der Leidenschaft. Doch jetzt hast du gesiegt und dich an mich geschmiegt. Meine Orchidee im Gestrüpp der Leidenschaft. Für heute Nacht. Also singen kann er ja, das muss man ihm lassen. Ja, der ist doch Sänger, oder? Ah, Dumbo. Die Mädchen haben sich in der Zwischenzeit schon auf den Weg zu Pedros Frauchen gemacht, um sich die ganze Geschichte von der weißen Frau erzählen zu lassen. Hallo? Ja, kommt rein. Kommt rein. Ihnen auch einen schönen Tag. Ihr Hund Pedro, nehme ich an? Ja, das ist mein Pedro. Ja, ein feiner bist du. Ja, ein ganz feiner. Ihm geht's schon ein bisschen besser. Seit der Begegnung mit diesem schaurigen Weibsbild. Setzt euch ruhig aufs Sofa. Danke, ja. Schöne Bilder haben Sie hier. Ja, die hat auch ein ganz talentierter Künstler hier aus der Stadt gemalt. Kurt an der... Ja, Pedro, ich weiß, dass die weiße Frau dich erschreckt hat. Ich weiß, aber wir haben doch Besuch. Bäh, was hat dieser Hund denn gegessen? Will ich gar nicht so genau wissen. Erzählen Sie doch mal, wie war das genau mit der weißen Frau? Ja, also, der Pedro, mein Hund hier, der hat die weiße Frau als erster gesehen Dann hat er so an der Leine gezogen und gebellt und dann habe ich sie auch gesehen. Der Petro hat fast gekreischt vor Angst. Aber wieso sind Sie sich denn sicher, dass es die weiße Frau gewesen ist? Ich kenne ja die alten Geschichten von der weißen Frau am Hartberg. Das passt genau auf dieses Geschöpf, das ich gesehen habe. Langer, weißer Umhang. Darunter natürlich nix. Schlampe. Leuchtend im Dunkeln und dann hat die so rumgestöhnt. Flittchen! Petro und ich sind offensichtlich die einzigen Menschen, die sie gesehen haben. Aha, waren Sie denn nicht bei der Polizei? Nee, die würden mir bestimmt nicht glauben, sagt auch der Herr Scholli. Wer ist das jetzt wieder? Der neue Nachbar, der liebe Herr Scholli, gibt dem Petro auch immer Leckerlis, jeden Tag. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich weiß. Wie, Sie auch? Nein, bei der weißen Frau. Genau. Würden Sie uns mal den Tatort zeigen? Klar, ich muss eh noch Gassi mit dem Petro. Der Wendland gibt sich nach seinem Auftritt äußerst erschöpft. Als hätte er einen Marathonlauf hinter sich, stolpert er hinter die Bühne und wischt sich mit seinem Wendland-Fanschal den Schweiß von der Stirn. Das mit den Autogrammen machen wir später, Jungs. Michael? Für dich immer noch der Wendland, Marie. Weg sind sie. Apropos weg. Wir müssen auch mal weg, wenn wir Gerd noch unterstützen wollen bei seinem Kritikerbesuch. Du hast recht, aber wo ist Dumbo? Keine Ahnung. Da hinten ist er. Dumbo, wo kommst du denn her? Vom Buffet? Backstage. Ach so. Aber das war komisch. Am Buffet? Gab's keine Pommes? Nein, bei der Technik, während der Sänger gesungen hat. Der Wendland? Ja, der hat gar nicht in echt gesungen. Was? Wie meinst du das? Da in der Technik, da stand ein anderer Mann und hat für den gesungen. Hä? Du meinst, der hat mitgesungen? Nein, der hat für den in ein Mikrofon gesungen und... Der nette Michael Wendland bewegt nur die Lippen. Das ist ein Betrüger? Ja, und ich musste mich auch ganz schnell ducken, damit mich keiner sieht. Was? Du und ganz schnell ducken? Petros Frauchen hat die Mädchen mittlerweile zum Ort des Geschehens geführt. Hier am Hartberg ist die weiße Frau nachts aufgetaucht. Hier am Hartberg ist die weiße Frau nachts aufgetaucht? Ja, hier am Hartberg ist die weiße Frau nachts aufgetaucht. Petro sagt, hier am Hartberg ist die weiße Frau gar nicht nachts aufgetaucht. Hier, wo ich jetzt stehe, stand die weiße Frau. Gut, warten Sie, ich komme und suche nach Spuren. Was willst du denn bitte finden? Absatzabdrücke, Matsch? Das bringt uns nicht weiter. Frauchen, haben Sie gesehen, wo die weiße Frau herkam? Nein. Auf einmal hat sie da gestanden, gestöhnt und geleuchtet. Sie war hier. Ich schwöre es euch. Wir glauben Ihnen ja. Wir brauchen halt nur Anhaltspunkte. Mhm. Da habt ihr recht. Aber warum macht sie das alles hier nachts am Hartberg? Und warum in Anwesenheit vom armen Petro und seinem Frauchen? Ich gehe schon viele Jahre am Hartberg Gassi, aber nie war hier eine weiße Frau zu sehen. Also entweder eine Gestörte, die irgendwo ausgebrochen ist. Oder der Geist einer verlassenen Dame, die mit gebrochenem Herzen und schon seit Jahrhunderten auf die Rückkehr ihres Geliebten wartet. Naja, so würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Biggie, du bist irgendwie komisch im Moment. Zur gleichen Zeit bei den Jungs. Wenn das wirklich stimmt, Dumbo, ja, dann werden die Fans von Wendland ausflippen und die Schlagerwelt wird Kopf stehen. Das erklärt auch, warum er gerade noch etwas mit dem Tontechniker besprechen musste. Wir müssen das dieser Marie sagen. Wäre das Beste. Nee, wäre nicht das Beste. Die hat schon genug Probleme, das hier zu organisieren, ohne solche Skandale. Hm, und jetzt? Und jetzt behalten wir das für uns. Erstmal. Wir besuchen Gerd und versuchen beim Essen einen Plan zu schmieden. Oh ja, Essen. Okay, hier wird uns schon keiner vermissen. Kurze Zeit später kommen die Jungs bei Gerd an. Er poliert gerade die Stehtische vor seiner Bude. Erleichtert sieht er zu den Jungs rüber. Puh, ich dachte schon, ihr wärt diese Pommesfeinschmecker. Sind wir doch. Ja, sicher. Aber nur im Nebenberuf. Kann euch leider gar nichts machen. Habt die Bude schon auf Hochglanz gebracht. Och, Menno. Kein Problem, Gerd. Sollen wir irgendwie helfen? Nö, lass mal, Jungs. Ich schaukel das Ding hier schon. Ich glaube auch. Brauchst du ja keine Sorgen zu machen. Eben. Das sind ja nur irgendwelche Kritiker. Die haben wahrscheinlich noch nie selbst an der Fritteuse gestanden. Psst. Nix leisten, aber kritisieren. Sehen nichts, ernten nichts und Gott ernährt sie doch. aha, die Herren Kritiker. Richtig, ich bin Alphonse Camembert. Und ich heiße Jörg Knoblauch, ne? Dach, ich bin der Gerd Gimmel und mir gehört der Schuppen hier. Und wer sind diese vorlauten Bengel? Wir sind die Pommes-Soko. Wir verteidigen Recht und Gesetz und werden noch hier darauf achten, dass alles mit rechten Dingen abläuft. Du, das ist doch genau das, was ich auch möchte, ne? Aha, was du möchtest. Soll das etwa heißen, dass ich nur rumstänkere? Nein, Alphonse, sag doch sowas nicht. Wir werden den Herrn Gimmel hier zu zweit ganz fair bewerten. Es geht schließlich um 5 Pommespiekser. Auch wenn Fastfood nicht so mein Gebiet ist. Ich komme privat ja eher aus der Gourmet-Ecke, ne? Aber irgendwie muss man ja sein Geld verdienen, ne? Ja, dann fangen Sie mal an. Ich bin startklar. Unsere erste Disziplin wäre Fritteusenkorb schütteln. Zeigen Sie uns, was Sie drauf haben, Herr Gimmel, ne? Nichts lieber als das. Gerd ist ein äußerst vorbildlicher Fritteusenkorbschüttler. Die Kritiker sind begeistert. Auch in den Disziplinen Soßen passieren und Schnitzel panieren kann Gerd glänzen. Der Franzose kündigt den letzten Test für heute an. Unsere letzte Teste. Pommes in Form und Konsistenz. Oui? Da gucken wir einfach, wie deine Pommes so aussehen und runtergehen. Also den Hals, ne? Ja, ich habe ja gerade ein paar echte Ruhrgebietspommes fertig. Okay, ich probiere dann mal, ne? Ich auch. Die Pommes, oui? Ups, das ist meins. Hallo? Ihre Pommes haben auch eine leicht pikante Note. Ja, das ist das. Nee, eigentlich. Lecker ist das. Ja, ich muss was? Angeben, das ist fast so lecker. Ja, da müssen wir ja vorbeikommen. Wer war das? Irgendwas Neues von der Schlagerfront? Nee, viel besser. Von der Hardrockfront? Nee, von der Mädchenfront. Was? Wieso viel besser? Was wollen die? Wir sollen mal vorbeikommen. Gerd? Ne? Ja. Oh, wir müssen weg. Ja, tschüss, Jungs. Sie bekommen ja noch diese Woche das Ergebnis, ne? Tschüss, Pommes-Soko. Das heißt Pommes, du Kambär. Die Pommes-Soko wird von den Mädchen und Pedros Frauchen an den Tatort geführt. Ihr braucht unsere Hilfe. Quatsch, wir würden das auch alleine hinkriegen. Aber wir hatten doch so einen Spaß beim letzten Fall. Gemeinsam. Naja. Also ich fand es nicht sonderlich spaßig. Und dann dieser Matsch am Lippeufer. Ich konnte meine Schuhe danach wegwerfen. Selber schuld. Wir anderen hatten alle feste Schuhe an. Jedenfalls sollten wir uns gemeinsam um den Fall kümmern. Um welchen Fall denn überhaupt? Die weiße Frau von Dorsten! Was? Quatsch, die gibt's doch gar nicht in echt. Doch! Mein Petro hier und ich, wir haben sie gesehen. Und Pedros Frauchen erzählt die ganze Geschichte noch einmal für die Jungs. Harry ist direkt Feuer und Flamme. Ja, da müssen wir direkt mal alles untersuchen hier. Haben wir schon. Sehr gründlich sogar. Was? Lass da lieber nochmal die Jungs dran. Bevor hier irgendwer rangelassen wird. Wir haben schon einen Fall, liebe Pommes-Freunde. Also, ich glaube, die Mädchen haben das hier tatsächlich wie gewohnt schon sehr gründlich gemacht. Ach, vergiss doch den anderen Fall. Wieso? Der ist doch spannend. Fuzzi, können wir nicht beide Fälle machen? Du bist komisch, Larry. Du bist komisch. Der nächste Tag. Fuzzi hat sich überreden lassen. Und so kümmert sich die Pommes-Soko neben dem Schlagerbetrug jetzt auch um die weiße Frau. Die Soko und die Mädchen haben sich im Treffpunkt der Jungs, dem alten Bahnhof, zusammengefunden. So, ich habe jetzt meine Karte von Dorsten ausgebreitet. Hier sind wir. Toll, Dumbo. Jetzt ist ein Fettfleck auf der Karte. Und hier wurde die weiße Frau gesichtet. Am Hartberg auf der Hart, also im Stadtteil Hart. So ausführlich brauchen wir das gar nicht. Das ist Petrus Frauchen. Hallo? Habt ihr die Zeitung gelesen? Nee. Was ist denn? Überall steht's drin. DZ, WAZ. Die weiße Frau wurde jetzt auch von anderen Spaziergängern gesehen. Und die sind damit zur Presse. Keine Sorge. Wir lösen den Fall. Steht in dem Artikel, wo die Frau sonst gesichtet wurde? Wieder nur am Hartberg. Manche haben sie sogar vom Fenster aus beobachten können. Jetzt fürchten sich alle. Wir bleiben am Ball. Ihr habt alles gehört? Ja. Gut, zurück zur Karte. Die Stecknadeln hier, das sind Orte, an denen die weiße Frau gesehen wurde. Also auch die neuen aus der Zeitung. Verstanden. Die Frau tritt also ausschließlich am Hartberg auf. Ja, irgendwas will sie uns bestimmt damit sagen. Aber die ist doch kein echtes Gespenst. Natürlich nicht. Aber die Petrus Frauchen hat sie doch gesehen. Ja, Petrus Frauchen hat eine Verkleidete gesehen. Und Pedro. Ja, und Pedro. Der hat auch eine Verkleidete gesehen und deswegen psychosomatischen Brechdurchfall. Flitzekacke. Larry und Biggie, ihr setzt euch jetzt mal auseinander. Genau. Nee, schon klar. Also, die Frage lautet doch, warum hat der Hund Durchfall? Nein, Quatsch. Die Frage lautet, warum tut diese Frau das? Ist sie vielleicht Teil eines perfiden Plans? Bestimmt, denn wer sonst würde sich nachts nur mit einem Umhang bekleidet und stöhnend auf den Hartberg stellen? Sehr gut, Biggie. Hätten wir das schon mal geklärt. Danke, Larry. Danke, Larry. Jetzt hört endlich auf zu flirten. Wir sind zum Arbeiten hier. Gonzo. Die weiße Frau ist ein den Sagen nach weit verbreitetes Gespenst. Auffallend sind neben dem weißen Gewand und den schaurigen Stöhnlauten auch die hellen und langen Haare. In Dorsten hat die weiße Frau vom Hartberg eine ähnlich lange Geschichte wie Spukerscheinungen in anderen deutschen Gegenden. Angefangen bei verschiedenen mittelalterlichen Sagen zieht sich die Historie der weißen Frau bis zum Bau der Autobahn 31, der durch das Auftreten einer verkleideten Gegnerin des Bauvorhabens verhindert werden sollte. Larry? Besonders aufregend dabei ist, dass diese verkleidete Gegnerin den Autobahnbau eben nicht verhindern konnte und dann, es war Nacht und es regnete, selbst auf der Autobahn fuhr. Auf regennasser Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und verunglückte tödlich. Seitdem soll sie als richtiges Gespenst am Hartberg spuken. Direkt neben der Autobahn 31. Danke. Nochmal. Was? Erzähl das nochmal. Die weiße Frau ist einem den Sagen nach... Nein, nicht nochmal. Einmal recht. Ihr kennt jetzt den historischen Kontext. Hä? Wir wissen jetzt, was die weiße Frau früher so getrieben hat. Stellte sich wirklich immer so blöd an. Wer? Die Pommes-Soko und die Mädchen beschließen, sich auf den Weg in die Innenstadt zu machen. Sie wollen zu Gerds Bude und etwas essen. Doch Gerd ist beschäftigt, denn Jörg Knoblauch und Alphonse Camembert sind noch zu Besuch. Wir sind dann soweit durch. Wie gesagt, das Ergebnis gibt's morgen, ne? Wer sind Sie denn? Oh Jungs, habt ihr eure Freundinnen mitgebracht? Ja, nein. Ich meinte nein. Tag Gerd. Noch, Monsieur Camembert. Das sind unsere Kollegen. Wir ermitteln gemeinsam in einem Fall. Echt? Habt ihr wieder neun? Ja, einmal geht's um deinen Schlagersänger. Und ganz spannend, die weiße Frau von Dorsten. Was ist denn mit meinem Schlagersänger? Der singt nicht in echt. Ich hab das gesehen und gehört. Da hat ein anderer für den gesungen. Dumbo und Ossi wollen sagen, der Wendland bewegt nur die Lippen, während jemand anderes singt. Wahrscheinlich trifft er allein keinen einzigen Ton. Mann, hättet ihr mir das nicht erst nach dem Festival sagen können? Ich hab mir doch schon alle seine 8 CDs zum Signieren gekauft. Mann. Nein, es ist gut, dass Sie es jetzt ansprechen. Denn was ist, wenn er Gimmel auch gar nicht selber kocht? Wenn er nur seine Hände bewegt und jemand anderes die Fritteuse schüttelt? Das haben Sie ja wohl schon zur Genüge gesehen, dass ich hier immer persönlich hinter der Theke stehe. Gehen Sie lieber mal schnell und füllen den Bewertungsbogen aus. Pa, Sie wissen schon, dass auch Freundlichkeit sich auf die Bewertung auswirkt. Ich war freundlich, aber irgendwann reicht's auch. Tschüss und arrivier. Sie hören von uns. Jetzt hast du dir wahrscheinlich die ganze Benotung versaut. Und? Ist doch egal, was in so einem Pommesführer steht. Ich hab so schon meine Kunden. Und allen schmeckt's, oder? Ja, mir auch. Ich nehme das Übliche. Das Übliche. Das ist Currywurst, Pommes, Mayo, 2 Frikadellen mit Senf und 2 Schnitzel mit Was war das nochmal? Ja, Jägersoße. Heute nehme ich noch zwei Bockwürstchen dazu. Ruhig auch mit Senf und Ketchup. Auch die anderen bestellen sich etwas. Während des Essens versucht Fuzzi, einen Zeitplan aufzustellen. Wenn wir uns gleich noch um den Wendland kümmern, können wir heute Abend wieder mit euch Mädels über die weiße Frau sprechen. Wäre eine Möglichkeit. Nee, heute Abend geht nicht. So, zwei doofe ein Gedanke. Naja, auch nicht so schlimm. Wenn wir erstmal eine Pause machen. Mein Detektivhandbuch sagt auch, dass es eigentlich nicht von Vorteil ist, wenn man zwei Fälle gleichzeitig behandelt. Guck hier. Detektivhandbuch? Sowas brauchen wir doch gar nicht. Nee, Otti, das gib mal mir. Ich schmeiß das weg. Nee, das bleibt schön in meinem Besitz. Vielleicht nutzt es uns irgendwann doch nochmal. Ey! Tatsächlich hier. Es ist nicht von Vorteil, wenn man zwei Fälle gleichzeitig behandelt. Wo hast du dieses Buch denn her, Otti? Habe ich mir vor 20 Minuten online bestellt. Auf dem Smartphone, versteht sich. Und dann ist das jetzt schon da. Ja, ich habe es mit Blitzversand bestellt. Nach einem kurzen Werbespot geht's weiter. Blitzversand. Der neue Versand, der schnelle Versand. Blitzversand. Bestellen Sie jetzt mit Blitzversand und sparen Sie Zeit. Dank unseres speziellen Blitzversand-Liefersystems erhalten Sie Ihre Ware oft schon ab 20 Minuten nach Bestelleingang. Ich würde gerne etwas bestellen. Dann sind Sie genau richtig bei Blitzversand. Na, wenn das mal nicht Service ist. Blitzversand. Ja, das ist ja toll. Aber bis jetzt haben wir unsere Fälle auch ganz gut ohne Handbücher lösen können. Wollte ich doch sagen. Ich hab's ja bis jetzt auch ohne Kochbücher geschafft, ne? Ja. Und jetzt? Und jetzt kümmern wir uns um den Wendland. Aber... Tschüss, Mädels. Wir bleiben in Kontakt. Auf Drängen von Fuzzi macht sich die Pommes-Soko auf den Weg nach Kirchhellen. Dort hat Marie für den Wendland eine Themensuite im Landhotel zum brüllenden Wildschwein reserviert. Da wären wir. Wo wären wir? Hotel zum brüllenden Wildschwein. Steht doch da. Exakt. Holla, 5 Sterne. Mehr als so mancher Fernsehkoch hat. Was wollen wir jetzt hier? Mach's nicht so spannend. Das ist das Hotel, in dem der Wendland wohnt. Der hat sich hier die große Themensuite Rockstar gemietet. Und weil er nur ein Schlagersänger ist, hat er sie hoffentlich nicht verwüstet. Aber du willst doch jetzt nicht versuchen, da reinzukommen, oder? Das Willkommensschild an der Tür heißt auch nicht gleich, dass wir auch willkommen sind. Und ob? Und wir kommen da alle zusammen rein. Vielleicht finden wir irgendeinen Beweis für seinen Betrug und können ihn damit noch besser überführen. Otti, du wirfst aus Versehen den Postkartenständer im Eingangsbereich um. Die Rezeptionistin ist abgelenkt und ich kann an den Computer, um rauszufinden, in welchem Zimmer er ist. Das Stichwort ist Kochschinken. Lecker! Und was machen Dumbo und ich? Ihr wartet am Fahrstuhl. Ach Menno, ich will auch was umschmeißen. Fuzzi geht auf die Rezeption zu und Otti geht in Position. Hallo. Hallo, willkommen im Hotel zum brüllenden Wildschwein. Was kann ich für Sie tun? Draußen auf dem Schild steht, Sie bieten ein reichhaltiges Frühstücksbuffet an? Ja, das ist richtig. Unsere Gäste sollen entspannt in den Tag starten. Das geht am besten mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Das Hotel zum brüllenden Wildschwein achtet deshalb darauf, dass alle Zutaten frisch sind und regional angebaut werden. Auch der Kochschinken? Oh, das tut mir aber leid. Mann, pass doch auf. So, Wendland, da ist der 337. Zimmerschlüssel, da. Ups, sie kommt wieder. So, und was wolltest du nochmal? Hat sich schon erledigt. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Das lief ja wie geschmiert. Du hattest Riesenglück. Nein, ich hab gut getimed, Otti. Da sind die anderen. Ab nach oben, Zimmer 337, aber passt auf, dass sich niemand sieht. Dumbo, du weißt, was ich meine. Ja, ich will den Fahrstuhlknopf drücken. Gut, dann lass Dumbo den Fahrstuhlknopf drücken. So, ich freue mich schon auf den Kochschinken morgen früh. Boah, Dumbo, wir übernachten doch überhaupt nicht hier. Die Pommes-Soko steigt in den Fahrstuhl. Flott geht es in die 3. Etage. Fuzzi hält den Schlüssel in seiner Hand und grinst die anderen triumphierend an. Hier, Zimmer 337. Wow, hier lässt sich's aushalten. Aber ein Leben lang. Erstmal in die Minibar gucken. Nee, das lässt du schön bleiben. Genau, wir sind nur auf der Suche nach Beweisen und nicht nach überteuerten Snacks. Seid vorsichtig, dass ihr nichts verändert. Oh. Jetzt habe ich auch was umgeschmissen. Oh, super gemacht, Dumbo. Elefant im Porzellanladen. Liegen lassen, das war dann halt das Zimmermädchen. Hä? Was? Den Dress, der hier liegt, hatte doch gestern diese Immobilienmaklerin Schlepp an. Der Wendland hat sie abgeschleppt. Eine heiße Affäre, Dumbo. Aber es scheint zu stimmen, die wohnen hier gemeinsam. Hui! Ja, das Bett ist auch groß genug. Für zwei. Und was ist jetzt schon wieder? Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist weiß und liegt auf dem Boden. Wie, bin ich nicht der Einzige, der mit Mario rumsaut? Nein, eine Verkleidung. Bühnenkostüm von Wendland? Nein. Das sieht mir eher nach dem Kostüm einer weißen Frau aus, oder? Ende des ersten Teils. Nee, war nur ein Spaß. Tatsächlich. Hier sind sogar Schlamm- und Grasspuren am Saum. Total schmutzig. Das heißt, Michael Wendland ist auch noch die weiße Frau? Nein, Dumbo, dann müsste er Michaela heißen. Aber welche Frau wohnt denn hier mit ihm? Die Abgeschleppte. Immobilienmaklerin Schlöpp, genau. Ich fotografiere das Ding mit meinem Smartphone. Dann fotografiere gleich auch mal diese Karten hier. Was ist das? Der Hartberg und Umgebung. Hier sind Kreuzchen gemacht, genau da, wo Petrus Frauchen wohnt. Dieser Fund wird die Mädels sicherlich interessieren. Ach, lass mich mal machen. Da kann ich die Fotos heute Abend... Wir treffen uns dann am besten gleich mal am alten Bahnhof. Dann sprechen wir mit den Mädchen und zeigen ihnen die Fotos. Echt unglaublich. Jetzt schnell raus hier, bevor die zwei wiederkommen. Von woher auch immer. Die Jungs verlassen das Hotelzimmer. Dieser Ausflug hat sich gelohnt. Unten im Empfangsbereich merken sie aber, dass sie mal wieder ziemliches Glück gehabt haben. Ah, meine kleinen Fans. Ja. Ja, dir schmeckt's aber auch, Junge, was? Mir? Nein, Herr Wendler meint Dumbo. Hä? Ihr verfolgt mich aber, oder? Ihr habt hier jeder ein Autogramm. Frau Schlöpp kennt ihr ja schon, oder? Ja, ja, reizende Person. Hallo. Hi. Na, wir müssen dann jetzt auch aufs Zimmer. Wir sehen uns beim Festival. Tschüss. Tschüss. Die Pommes-Soko und die Mädchen treffen sich erneut im Hauptquartier der Jungs im alten Bahnhof. Fuzzi, Otti, Gonzo, Dumbo und Larry schildern in ausschweifenden Worten, wie sie der Immobilienmaklerin auf die Spur gekommen sind. Ja, seine Immobilienmaklerin ist die weiße Frau. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Es klingt nur so unglaublich. Mag sein, aber die hatte bestimmt einen Plan, einen ganz durchtriebenen. Also ich habe die ganze Zeit geahnt, dass das kein Gespenst ist und nur eine echte Frau in Verkleidung gewesen sein kann. Du hast ja immer so Ahnung, Biggie. Manchmal ahnst du ja mehr von allem als man selbst. Was meinst du denn damit, Larry? Aber ist ja im Moment auch egal. Fakt ist, dass Frau Schlöpp sich als weiße Frau verkleidet. Nur, warum? Ja, Moment. Moment mal. Der Wendland sagte doch, dass es Probleme mit den Grundstücken gibt. Und? Und im Hotelzimmer lagen Pläne vom Hartberg. Und? Wenn das Grundstückspläne waren und Schlüpp sich darauf Kreuzchen macht und die weiße Frau spielt. Dann würde das bedeuten? Dass sie die Leute wegruseln will, die da jetzt wohnen. Verstehe ich immer noch nicht. Mensch, ist doch klar. Wenn die Leute da unbedingt wegziehen wollen, kann die Schlüpp die Grundstücke billig für den Wendland kaufen. Und der kann sich dann eine noch größere Villa auf dem Hartberg bauen. Da will er nämlich unbedingt wohnen, weil das nämlich die allerbeste Wohnlage hier in Dorsten ist. Sehr gut, Larry. Sehr gut kombiniert. Du bist in letzter Zeit ganz anders geworden. Danke, Biggie. Du bist lieb. Sagt mal, was ist eigentlich los mit euch beiden? Ist mein Handy. Hallo? Sie ist wieder da! Wer und wo? Die weiße Frau! Und Petro hat schon wieder diese grässlichen Blähungen... Da habe ich... Ja, ja, ich kann es mir schon bildlich vorstellen. Wir haben aber auch Neuigkeiten. Wir wissen jetzt nämlich... Beeilt euch lieber. Die ist nämlich wieder hier. Ich kann sie durch mein Fenster sehen. Ja, wir wissen aber, wer die weiße... Aber bitte durch die Hintertür, damit sie euch nicht sieht. Seht ihr? Oben auf dem Hartberg steht sie. Wo? Na da, neben dem Baum. Sie macht wieder diese Stöhngeräusche. Ja, da sind überall Bäume. Wir schleichen uns jetzt da hoch. Ach nee, ich halte hier unten die Stellung. Die Jungs und Mädels kraxeln also den Hartberg hoch. Alle bis auf Otti. Von einem Gebüsch aus können sie die weiße Erscheinung beobachten. Mann, Fuzzi, wenn du dir nicht so verdammt sicher wärst, dass es nur die Schlepp ist, dann würde ich mich jetzt am liebsten verpissen. Wie die mit dem Fummel nur so gruselig aussehen kann. Leise! Ja, du hast ja recht. Aber wie sollen wir sie uns jetzt am besten schnappen? Ich weiß wie, blöde Kuh. Dumbo, wo willst du hin? Der rennt zur weißen Frau. Und? Er schubst sie. Ha, voll auf die 12. Und jetzt? Kugeln beide den Hartberg runter. Die weiße Frau hat sich beim Hinfallen in ihrem Gewand verheddert und kugelt mit einem Mördertempo den Hartberg runter. Mit ihr Dumbo, der sie am Fuße des Berges unter sich begräbt. Fuzzi ruft von seinem Handy aus die Polizeiwache an. Hallo, wir haben dir die weiße Frau auf frischer Tat festgesetzt. Aber abholen müssen sie die doch schon alleine. Wir können ja nicht alles selbst machen. Es ist inzwischen spät geworden auf der Hart. Fast alle Bürgersteige sind schon hochgeklappt. Nur bei Pedros Frauchen brennt noch Licht. Sie hat Pommes-Soko und Mädchen zu sich eingeladen. Immobilienmaklerin! So eine war das also. Die hätte doch einfach mit uns sprechen können. Dem Wendland hätte aber bestimmt keiner ein Grundstück verkauft. Wer möchte den schon als Nachbarn haben? Hier, das Kostüm haben wir im Hotelzimmer von den beiden fotografiert. So ist der Schwindel aufgeflogen. Schmutziger Lumpen! Müsste mal gewaschen werden. Aber was kümmert's mich? Ihr habt großartige Arbeit geleistet. Wie geht's dem Pedro eigentlich? Der Pedro ist schwer krank. Das hatte ich doch schon versucht, euch am Telefon zu erzählen. Ich musste ihn zum Tierarzt bringen. Mein arm, klein Pedro. Der hatte fiese Blähungen und schreckliche Krämpfe. Mein Pedro wird erst morgen früh wieder nach Hause entlassen. Keine Sorge, die weiße Frau ist ja jetzt geschnappt. Da geht es Pedro sicher schnell wieder besser. Wir müssen jetzt allerdings los. Stimmt, morgen haben wir was Wichtiges zu erledigen. Wir sollten ausgeschlafen sein. Am nächsten Tag erscheint die Pommes-Soko wieder auf dem Festivalgelände. Diesmal mit den Mädchen. Am Eingang wacht ihr alter Freund Dirk, der Sicherheitsmann. Halt! Euch Pommes-Jungs kenne ich ja, aber wer sind diese Mädels? Die dürfen hier nicht rein. Machen Sie mal halblang. Schon mal eine Boygroup und eine Groupies gesehen? Nee, eigentlich nicht. Ich habe außer euch ja noch nie eine richtige Boygroup gesehen. Aber das wird schon okay sein. Von mir aus, nehmt da die Groupies mit rein, ne? Ich sag's dir ja nur ungern, Fuzzi, aber deine Einfälle sind tatsächlich einfach nur brillant. Ich weiß. Aber um eins klarzustellen, Rumgeschleime zieht bei mir nicht. Ich bin nicht Larry. Und du bist nicht Biggie. Mal ganz unter uns, läuft da etwas zwischen den beiden? Keine Ahnung, die erzählt uns ja nicht. Aber neulich hat sie in ihr ganzes Matheheft den Namen Larry geschrieben. Und immer mit einem Herzchen auf dem I. Hä? Der wird doch mit Y geschrieben. Ist schon ganz schön voll geworden hier. Ja, auf so einem Festival kommen schon viele vorher. Die wollen sich an Fanständen der Künstler mit Merchandising-Kram eindecken. Guck mal, da hinten gibt es sogar Fanartikel von Dorsten. Hab ich gerade Dorsten Fanartikel gehört? Habt ihr vielleicht den Wheel of Dorsten Stand entdeckt? Den suche ich die ganze Zeit. Ich bin der größte Wheel of Dorsten Fan. Ich sammle jeden Button, jeden Sticker. Ich habe Einkaufstaschen, T-Shirts und Tassen mit roten Wheel of Dorsten Herzchen. Ich schlafe sogar in Wheel of Dorsten Bettwäsche. Und wisst ihr was? Ich habe mir sogar selbst ein T-Shirt mit einem I Love Wheel of Dorsten Logo bestickt und das auf die Wheel of Dorsten Facebook-Seite gepostet. Ist ja toll. Ja, die Idee ist so toll, dass sie an ihrem Stand jetzt vielleicht We Love, I Love, We Love Dorsten Aufkleber verteilen, oder? Der Stand ist da hinten. Ich wüsste schon, was ich mir auf mein I Love T-Shirt aufdrucken würde. Was denn, Biggie? Während sich Larry und Biggie unauffällig ein bisschen Absatz zurückfallen lassen, besprechen die anderen das weitere Vorgehen. Sag mal, Fuzzi, dass wir jetzt hier sind, ist ja gut und schön. Ja, aber... Wie überführen wir den Wendland? Na, ist das nicht mal wieder klar wie Kloßbrühe? Lecker Kloßbrühe. Komm, raus mit der Sprache. Also, ich habe mir gedacht, wir gönnen uns hier mal den ganz großen Auftritt. Das sieht in der Tat ähnlich. Nun, um es kurz zu machen, zusammen mit euch werde ich Michael Wendland auf der Bühne enttarnen. Nee, ne? Mein Plan ist ganz einfach. Wenn der Wendland singt, wird der Otti in der Technik dafür sorgen, dass Wendlands Mikrofon geöffnet und das von seinem Gesangsdouble zurückgefahren wird. Wird gemacht. Jeder hört dann nur noch die schiefen Töne unseres kleinen Betrügers. Ja, und was machen wir? Wir schleichen uns auf die Bühne und erklären es dem Publikum. Also ich bleib unten im Publikum. Letztendlich bist es doch eh wieder du, Fuzzi, der redet. Mittlerweile ist es Abend. Das restlos ausverkaufte Festival geht dem Höhepunkt entgegen. Dem Auftritt von Michael Wendland. Otti hat sich mit einem gefälschten VIP-Ausweis und einem Glas Cola in den Technikbereich geschummelt. Die Cola will er während des Auftritts über das Mischpult kippen. Fuzzi schummelt sich derweil auf die Bühne. Dann ist es soweit. Der Wendland tritt auf. Otti wartet bereits in der Technik auf seinen Einsatz. Dafür, dass seine Immobilienmaklerin solchen Mist gebaut hat, legt Wendland doch einen ziemlich souveränen Auftritt hin. Noch. Ach, so eine Fritz-Cola kann ganz erfrischend sein. Besser als Afri oder Coca-Cola, oder? Würdest du mal ruhig sein? Ich muss mich hier nämlich konzentrieren, damit der Sound perfekt ist. Aber natürlich, ups, das tut mir aber leid. Isst du die Cola auf dem Mischpult? Warten Sie, ich mach das sauber. Schnell wischt Otti über die Regler und öffnet dabei den Kanal des Funkmikros vom Wendland. Jetzt können alle im Publikum dessen richtige Gesangsstimme zu der Musik hören. Meine Otti! Am nächsten Nachmittag treffen sich die Pommes-Soko und die Mädchen wieder an Gerd Gimmels Pommesbude. Das war echt ganz großes Kino gestern, Fuzzi. Wie du den Wendland da enttarnt hast, konnte ich ja perfekt beobachten. Ich hatte ja einen super Platz. Tja, war schon ein erhebendes Gefühl. Der Wendland singt nämlich gar nicht selbst. Das habe ich Ihnen, meine Damen und Herren, gerade demonstriert. Wie kannst du es wagen? Und dann Wendlands Wutanfall. Das war der Beste. Also. Ich kann singen! Können Sie nicht? Sie singen so wie Petro Belt. Ich bin der Star! Und ihr seid alle nicht. Sie sind ja völlig irre. Ich bin nicht irre! Ich bin besonders! Und der große Auftritt des richtigen Sängers. Die Harmonie, die Luft ist elektrisiert. Mein Herz schlägt schneller denn je, wegen dir tut es. Ein schöner Schmachtfetzen. Während alle noch schwer angetan den spannenden Abend auf dem Festival Revue passieren lassen, kommt auch Marie, die Organisatorin, auf dem Weg zum Marktplatzcafé an Gerd Gimmels Pommesbude vorbei. Ah, die Festivalchefin höchstpersönlich. Alles gut überstanden gestern? Ja, bestens. kann überhaupt nicht klagen. So viel Aufmerksamkeit in Funk und Fernsehen hatten wir echt noch nie. Sogar CNN hat über den German-Schlagerbetrug berichtet und mich natürlich interviewt. Verstehe ich nicht. So ein Skandal ist doch nichts Positives. Mädel, wie heißt das so schön? Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Eine bessere Werbung konnten wir doch gar nicht kriegen. Und das alles nur wegen euch. Aber was passiert denn jetzt mit dem kriminellen Herrn Wendland? Ich habe heute Mittag gehört, dass ihm seine Plattenfirma gekündigt hat und dass er all seine goldenen Schallplatten zurückgeben muss. Und dass die Fans, die seine Musik gekauft haben, irgendwie entschädigt werden sollen. Ja, dann kriege ich bestimmt das Geld für meine 8 Wendland-CDs zurück, die ich eigentlich zum Signieren gekauft habe. Zweite positive Nachricht heute. Die erste erratet ihr nie. Erzähl! Gerd Gimmel holt einen zerknitterten Umschlag aus seiner Kochschürzentasche, zieht einen Brief hervor und faltet ihn glatt. Er liest vor. So, hör zu, Jungs. Sehr geehrter Herr Gimmel, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie im diesjährigen Wettbewerb des Hauptverbandes der deutschen Imbisskultur, erstmalig mit der Höchstnote bewertet worden und künftig das Qualitätssiegel die goldenen Pommes-Piekser führen dürfen. Geil! Okay. Danke, danke, danke. Aber viel wichtiger ist doch, dass ihr gemeinsam wieder 2 Fälle lösen konntet. Wieso 2? Es waren doch 3. Wenn man vom Teufel spricht, dann bellt er. Wieso? Habe ich etwa einen wichtigen Teil der 3. Folge verpasst? Kann man wohl sagen. Gerd, das hier sind Pedro und sein Frauchen. Hallo! Pedro war krank und wir haben auch herausgekriegt, warum. Larry, erzählst du die Geschichte? Okay. Also, die Biggie und ich sind nach der Schule ein bisschen am Hartberg spazieren gegangen. Und da haben wir gesehen, dass der neue Nachbar dem Pedro irgendwas zum Fressen hingeworfen hat. Das war aber voll verschimmelt. Von wegen der liebe Herr Scholli mit seinen Leckerlis. Das ist ein böser Herr Scholli. Der wollte nämlich den Pedro vergiften, weil ihn die Kläfferei von dem so genervt hat. Gute Arbeit, Larry und Biggie. Eurem Geheimnis kommen wir sicher auch noch auf die Spur. Fuzzi, lass gut sein. Jetzt hat sich der Pedro erstmal ein besonderes Leckerli verdient. Hier, eine feine Bratwurst. Eine ganz feine Bratwurst hier. Guck mal hier. Ach Menno, ich hab doch extra als Erster bestellt. Ja. Aber Dumbo. Nie war ich richtig verliebt, nie kannte ich das wahre Glück. Doch jetzt hast du gesiegt und dich an mich geschmiegt. Meine Orchidee im Geschrift der Leidenschaft. Ich press Orangensaft für heute Nacht. Meine Orchidee im Geschrift der Leidenschaft. Ich press Orangensaft für heute Nacht. Supergeil, supergeil. Die Suppe der Lust, sie kocht. Ich würze nochmal nach. Der Tisch ist jetzt gedeckt. Du hast mich aufgeweckt. Meine Orchidee im Gestrüpp der Leidenschaft. Im Gestrüpp. Ich press Orangensaft für heute Nacht. Für heute Nacht. Meine Orchidee. Meine Orchidee im Gestrüpp der Leidenschaft. Die Luft ist elektrisiert, mein Herz schlägt schneller denn je. Wegen dir tut es fast schon weh. Meine Orchidee, meine Orchidee, im Gestrüpp der Leidenschaft.